Nächste Station, Endstation Podcast. Übergang zu Kindheitserinnerungen, lustigen Lach- und Sachgeschichten sowie jeder Menge Schwachsinn. Endhaltestelle. Bitte alle einsteigen. Hallo und herzlich willkommen bei Endstation Podcast, wo wir in Erinnerung schwelgen, aber auch die Gegenwart knallhart und vollkommen subjektiv analysieren. Mein Name ist Sven Gruno und ich sitze hier zusammen mit den zwei Männern, die den Po im Podcast auf ein neues Level katapultiert haben. Andreas Wolter. Den was? Und Christopher Kohn. Er schleimte mich voll. Guten Tag, liebe Freunde. Wie geht's euch denn? Einen wunderschönen guten Tag. Hi, na? Hi, ich streichel gerade meinen Po ein bisschen. Sehr gut. Geht's euch denn gut? Uns geht's gut. Wie geht's dir? Wir haben dich lange nicht gehört, Sven. Was los? Ja, 1-2 Wochen. Also die letzte Woche war halt echt viel zu tun. Deshalb konnten wir halt mal eine Folge länger nicht aufnehmen. Aber vielleicht können wir wirklich erklären als erstes direkt, warum wir denn so lange nicht zu hören waren. Es ist jetzt ein halbes Jahr gewesen. Ich würde sagen, Andi erklärt das mal. Andi kann so gut erklären. Naja, also es war so gewesen, dass wir letzte Woche aufgenommen haben und dann Ende gut, alles gut und weiter geht's. Okay, jetzt weiter Versuch. Sven, erklär du doch mal. Also das Problem war einfach, dass wir ja alle erwachsene Männer sind, die mit beiden Beinen im Leben stehen bereits und dass wir einfach unglaublich viel um die Ohren haben und halt nicht zusammenarbeiten ja wirklich im beruflichen Leben, sondern nur hier bei unserem Hobby. Und ich glaube, das war eins der Hauptprobleme, dass wir einfach nie ein Datum gefunden haben. Es gab immer wieder Termine, wo wir gesagt haben, okay, an dem Tag, dann kam immer was dazwischen. Wir hatten immer wieder kleine Ideen, was wir machen wollten. Aber seit November, wo es dann tatsächlich eigentlich darum ging, wann wir jetzt aufnehmen nur noch, haben wir es nicht gebacken bekommen, mal einen Termin zu finden, wo alle drei konnten. Und daran hat es dann wohl ein wenig gehakt, würde ich sagen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ah, Andi ist wieder gut drauf. Das läuft doch richtig toll hier. Ich muss noch dazu sagen, dass wir eigentlich auch nur den Podcast jetzt machen, weil wir auch privat gar nicht mehr miteinander gesprochen haben. Und ich dann gesagt habe, hey, Leute, wir schaffen es ja nur über einen Podcast miteinander zu reden. Und hier sind wir wieder. Das heißt, heute wird es, glaube ich, mal ein bisschen anders als die vergangenen Folgen. Haben wir eigentlich ein Thema? Nicht so wirklich. Ich glaube, das Thema ist eher, da sind wir wieder. Und guess who's dass back, wir einfach back, noch mal back, kurz ein bisschen sprechen, wie es denn weitergeht und Shady's was back, uns denn aktuell back, bewegt. Back, tell a friend, guess who's back, guess who's back, guess who's back, guess who's back, guess who's back, guess who's back, guess who's back. Na, na, na, na, na, na. Oh. Es ist krass, ey, dass man sogar beim Podcast aufnehmen Fremdschämen haben kann und nicht nur bei diesen Nachmittags. Richtig krass. Ah, wenn ihr wüsstet. Ich war damals Ghost-Singer für Eminem. Mhm. Ach, das war Eminem. Ah, ja. Hätte auch Slutko sein können. Ich war Buddy-Double von Eminem. Was warst du? Buddy-Double von Eminem. Was war denn jetzt das Thema? Wir sind wieder da. Andreas, hast du denn den Bachelor geguckt? Der Bachelor, ja, selbstverständlich. Kennst hast du mich wirklich überhaupt geguckt wieder? Ja, von Anfang bis Ende geguckt. Alle Schlampen abgecheckt, den Bachelor abgecheckt. Oh, der Bachelor war hart dieses Jahr, muss ich sagen. Wieso? Was war denn? Ja, genau. Er hatte einen übertriebenen Sprachfehler. Und wenn es Podcast-Bachelor gewesen wäre, dann wäre sein Silberblick auch nicht so aufgefallen. Aber sonst war es ganz nett. Es gibt ja im Internet dieses schöne Vergleichsbild von ihm mit dem Esel aus Schreck. Und tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit besteht. Aber der war doch nett, oder? Ja, der war ganz nett, aber das Witzige war ja, dass der, oder was heißt Witzige war, also das Interessante war, was wir, als ich den zum ersten Mal gesehen habe und meine Freundin auch, dann haben wir gesagt, so, der kommt uns irgendwie bekannt vor. Also, und dann kam der auch noch aus Berlin und dann dachten wir so, den kennen wir doch irgendwer. Und dann habe ich mal so in einer... Hast du mal in der Swingerclub-Kartei nachgeguckt und daher kanntest du ihn, ne? Ja, da warst du ganz vorne. Ja. Was macht ihr übrigens am Sonntag? Sehen wir uns da wieder? Sonntag? Was ist ein Sonntag? Na, 15 Uhr ist der All You Can Fuck im Swinger Club. Nee, ich geh schon am Freitag, weil da ist Ü50 zum halben Preis. Ja, cool. Okay. Ja, ey, schön. Dann lass was übrig für mich, ne? Oh. Ja. So, ja. Andreas, woher kennst du den jetzt? Ja, also wir hatten mal ein bisschen rumgefragt, dass wir dachten, naja, der kommt aus Berlin, den kennen wir doch irgendwo her, über fünf Ecken, war so ein schleimiger Typ und so, dachten wir, den kennen wir hundertprozentig, der ist genau wie wir. Und haben dann rumgefragt und es war dann tatsächlich so, dass jemand den kannte und der war irgendwie gar kein Unternehmensberater etc., sondern der war Versicherungsvertreter bei der Ergo. Und die Ergo war hat irgendwann gesagt so, ja, dass sie da beim Bachelor mitmachen, finden wir aber nicht so gut. Sagen Sie mal, dass Sie irgendwas anderes sind und bringen Sie unsere Firma damit nicht in Verbindung. Ernsthaft? Aber ja. Aber dass du das gerade mit der Ergo erzählst, das war mir bewusst, dass er bei der Ergo ist. Woher weiß ich das denn dann? Vielleicht hast du ja Bild Plus Abo oder so und hast es da mal gelesen. Ah, das kann natürlich sein. Ist ja nicht, ich weiß nur, die erste Schlagzeile, die ich über ihn gelesen habe, ist das der erste Millionär-Bachelor? Ist er Millionär? Ja, ich bin ja nicht sein Anlageberater, also wo soll ich das wissen? Naja, das wird man bei der Ergo Millionär? Also so wie er immer mit verdutzten Augen in diese Villas reingegangen ist und oh, ist das schön hier und so, kann ich mir nicht vorstellen, dass er im privaten Leben selber sowas hat. Also. Ich habe das Finale geguckt. Und wie fandst du es? Ja, hatte sich für die richtige entschieden. Ich kannte ja nur die letzten aus dem Finale. ja, er hat sich, glaube ich, für die richtige entschieden. Aber ich finde das immer so. Also das ist so komisch geschnitten, so eindeutig geschnitten. Immer die erste in jeder Staffel, mit der er redet, ist automatisch die, die er nach Hause schickt. Also weiß man doch am Anfang der Folge, wer letztendlich gewinnt. Also wenn man es denn irgendwie zusammenschneiden würde, okay, jetzt redet er mit ihr. Oh, wen nimmt der nur? Nein, er redet am Anfang mit der ersten und die erste ist dann auch, die natürlich rausgeht. Also ja, aber für mich persönlich geht es gar nicht darum, welche gewinnt, sondern es war richtig krass, gerade wo du sagst, die erste, die reinkommt, weiß ich ja, dass die jetzt rejected wird, so, ja. Genau. Und ich saß halt auf der Couch und habe mich unfassbar weggepackt, wie er so diese Worte gesagt hat, so, ja, du bist ein toller Mensch und was weiß ich alles, diese ganze Scheiße, die man da halt erzählt, ne, nur um irgendwie selber ein gutes Gefühl zu haben, obwohl man mit jemandem Schluss macht. Habe mich unfassbar weggepackt und meine Freundin war unfassbar traurig und sie hatte voll die Krasse, war sehr traurig und hat gedacht, so Mann, die Arme, wie ihr das passiert. Es war halt so, dass sie fast geweint hat und ich richtig krass gelacht habe, weil ich gesehen habe, wie so ihr Gesicht runterfällt und ihr Herz zerbricht und es war halt total unterschiedlich, aber war trotzdem schön. Und wenn du hier auf Pause drückst, kannst du sehen, wie ihr Herz genau. bricht. Genau so war es. Aber was bewegt dich denn dazu, das wirklich immer zu gucken? Also ich kann das einfach nicht angucken. Ich finde es ganz, ganz furchtbar. Ich weiß nicht, also es ist, ja, ich will es jetzt nicht irgendwie psychologisch analysieren, das könnte ich auch gar nicht wahrscheinlich, aber es ist so kurzweilig, so man guckt es rein, es geht eine Stunde, so dann sieht man da, wie Frauen sich anzicken, so weil sie da irgendwie den Typen haben wollen und wie sich die Weiber anbieten und mit ihm so tanzen, versuchen dann einen auf richtig cool und locker zu machen, so ist das interessant, ist witzig, also es ist einfach lustig, muss ich sagen. Aber genau das ist mir unangenehm. Auf dieses Gezicke, mir sowas anzuhören, habe ich gar keinen Bock. Und dann zu sehen, wie die Frauen sich bei anderen Anbietern, hat mich ein bisschen an die Berlinale erinnert, muss ich sagen. Und finde ich ganz unangenehm. Ja, ist so eine Geschmackssache, ne? Aber mir macht Spaß. Und Germany's Next Topmodel, Andi? Nee, Germany's Next Topmodel bin ich noch nicht so richtig drin, muss ich sagen. Ich hatte dann ein Format durchgeguckt und dann das nächste. Ich gucke halt immer Heidi Klum an und sage jedes Jahr das Gleiche. Mann, ist die alt geworden, aber sonst jetzt, ich weiß gar nicht, gibt's da wieder eine Zicke oder so? Oder gibt's wahrscheinlich, sind sie alle, aber sie haben das Format ja auch irgendwie geändert. Mhm. Du guckst nicht, oder was? Weil du jetzt gerade gefragt hast? Nein, dieses Jahr gucke ich nicht. Nein, ich habe das noch nie geguckt. Und das ist ja genau das Gleiche. Also ist ja genau der gleiche Zickenterror die ganze Zeit. Auch mit der Branche an sich kann ich einfach wirklich wenig anfangen. Und, ja, als hässlicher Mensch kann man mit der Modelbranche wenig anfangen. Ne? Darum, das ist der pure Neid, der aus mir spricht. Nur weil ich so viel wiege wie die alle zusammen, heißt es noch lange nicht, dass ich hässlich bin und fett. Naja, und Chris, was hat dich denn die letzten Wochen bewegt? Bin viel mit der BVG unterwegs gewesen. Verstehst du? Bewegt. Bewegen. Unfassbar. Was hat mich bewegt? Ich bin großer Take-Me-Out-Gucker. Kennt ihr das? Ja, gucke ich auf. Ist das grauenvoll. Nehme ich auf. Ja, es ist so gut. Also Take Me Out kommt samstags nach DSDS. Und da steht auf RTL dieses Ding. Ja, genau. Ja. Und da stehen dann, keine Ahnung, 30 grenzdebile, halbwegs attraktive, aber wirklich strunzedumme Frauen, die strunzedumme Sätze sagen. Und dann kommt so ein Typ mit dem Fahrstuhl runtergefahren, der dann tanzend an den Mädels vorbeiläuft und sich präsentiert wie auf so einem Viehmarkt und dann in die Mitte stellt und so einen ersten Satz sagt wie: Oh, hier sind aber viele wunderschöne junge Frauen. Ich bin der Peter und ich komme aus Köln. Hi Mädels. Ja, und dann geht's halt... Das klingt eigentlich so, wie wenn wir in den Club gehen. Ja, genau, nur dass wir nicht Peter heißen. Ja, aber also das ist ja unser Elias. Ja, also es ist unfassbar unangenehm, aber das ist wie so ein Autounfall. Du musst da hingucken, du guckst dir das an. Und zwischendurch gibt es tatsächlich Momente, weil die ersten Fragen, die Ralf Schmitz, der Moderator, an die Mädels stellt, die sind geskriptet. Also die Mädels... Die ersten Fragen zumindest, wissen genau, wann er zu ihnen kommt und welche Frage er stellt. Und dann haben die halt so, wie bei Familienduell, wenn sie sich vorstellen, schon Sätze auswendig gelernt. Und eine hat dann mal ihre Vorstellung gesungen oder sonst irgendwas oder versucht zu rappen. Und oh, dann gibt es wirklich Momente, wo ich die Fernbedienung in der Hand habe und ganz kurz den Sender wechsle, mich dann 2 Minuten beruhige und dann wieder zurückschalte. Also für alle, die samstagabends nach DSDS lohnt sich übrigens auch unfassbar. Da sitzt der Joker aus den Tim Burton-Filmen in der Jury. Müsst ihr mal drauf achten. Michelle sieht, wenn sie grinst, aus wie der Joker. Weiß nicht, ob das gewollt war, ob sie mit dem Foto vom Joker hingegangen ist und gesagt hat, mach mal hier genau diese Lachfalten hier oben, wenn ich so grinse. Jedenfalls sieht die genauso aus. Aber also Samstagabend, sag mal, war der kleiner Sendehinweis. Tim Burton hat das. Lass mich in Ruhe, ich rede noch. Ja, alles gut. Ja, Tim Burton hat das gemacht. Samstagabend, DSDS gucken. Beste DSDS-Staffel ever. Und danach Take Me Out gucken. Ey, beste Take Me Out-Staffel. Ist ernsthaft? Findest du es so gut? Nein, gar nicht. Aber ich gucke beides. Ich finde ja, halt schade, dass es dieses Konzept von früher nicht mehr gut. gibt. Die großen Motto-Shows und so. Ich finde, es hat ein bisschen an Glamour, also ein bisschen ist gut. Es hat ganz schön an Glamour dadurch verloren. Ja, ich glaube. Ja, das stimmt. Ich glaube dem auch absolut nicht mehr. Für mich ist das alles nachträglich am Ton bearbeitet. Dadurch, dass die Motto-Shows jetzt nicht mehr live sind, kannst du immer am Anfang sagen, oh, na, da war jetzt aber unser Favorit, den wir eigentlich irgendwie weiterhaben wollen, nicht so gut. Liebes Publikum, wundern Sie sich nicht, der Johannes tritt nochmal auf, wir hatten leider technische Probleme und dann wird der Ton bearbeitet, denn es gab zum Beispiel eine Folge, wo sind die gerade auf Jamaika, glaube ich, wo es dann mitten im Song angefangen hat zu regnen. Zufälligerweise bei 2 leicht bekleideten jungen Damen. Ey, da hat doch einer die Sprenkelanlage angemacht. Ich glaube denen gar nichts mehr. Haben die nicht sogar über Regen gesungen? Das weiß ich nicht. Andermal, ich glaube wirklich, Ella. Das ist nämlich die einzige Folge, von der ich ein bisschen was gesehen habe. Und jetzt kommt's raus. Mit diesem Papagei, der dann da oben ja, in der Palme, genau. auf der Palme die ganze Zeit saß. Bob Titan! Ja, hat der, also mir kam es sehr geskriptet auch vor. Ja, total. Und was ich richtig krass fand, am Ende, als 2 Mädels ausgeschieden sind, wie übertrieben das den einfach an Kopf. Ja, nee, also so in die Richtung, ihr seid einfach scheiße und ihr geht jetzt nach Hause. Und das kann nur der Joker dabei, gesagt der nicht haben, da einen oder? Traum hat davon. Das kann nur der Joker gesagt haben, oder? Ich glaube ja, ich glaube, es war Michelle in dem Fall, ja. Und ich fand es sehr krass dafür, dass da ein Traum gerade zerstört wird, so auch wahrscheinlich war berechtigt, aber trotzdem fand ich das sehr hart in der Aussage. Das kann man auch etwas mehr durch die Blume sagen, fand ich. Ja. Aber das war das Einzige, was ich gesehen habe bisher. Gibt es denn einen, der heraussticht aus der grauen Masse? Ja, das sind, oder alle vielleicht? Ich glaube, da sind 2, 3, also musikalisch glaube ich echt ganz gut. Eine ist Engländerin, Angel heißt die. Das ist auch der einzige Name, an den ich mich erinnern kann. Ich glaube, die ist super. Die wird auch total gepusht. Die hat auch immer nur Klamotten an, wo die Brüste rausfallen. Das war zum Beispiel auch die im Regen gesungen hat. Dann gibt es da noch einen. Oh, ich glaube, der heißt Prinz. So ein ganz dünner Typ. Ey, der ist aber echt gut, Mann. Der ist wirklich gut. Heirate ihn doch. Ja, würde ich gerne. Und ich bin mir sicher, dass er das mit mir auch machen würde. Verstehe. Aber ja, ansonsten ist das, glaube ich, die letzten Jahre immer gleich. Da werden halt Entscheidungen getroffen, die nicht auf Gesang und so entschieden werden, sondern da kannst du ruhig mal, wenn du die ersten 2 Folgen gut warst und wenn du in der Marktforschung gut ankommst, kannst du ruhig mal 3-mal den Text vergessen nacheinander. Das ist vollkommen okay. Dann wird halt 3-mal gesagt, das ist deine letzte Chance und dann beim 4. Mal ist es trotzdem nochmal die letzte Chance. Also ist alles. Könnt ihr euch nicht vorstellen, dass die sozusagen einen haben, wo sie sagen, ey, der Typ könnte was reißen in Deutschland den laden wir dazu ein und drumherum machen wir diese Sendung, um ihn sozusagen zu pushen damit? Nee, glaube ich nicht. Also zumindest bei DSDS nicht, weil Da geht es darum, die wollen mit der Show Kohle machen, die wollen mit den Shows irgendwie Geld machen. Und der Künstler letztendlich, so wie der gewonnen hat, so wie der das Konfetti auf den runterregnet, ist der durch für RTL. Damit machen die kein Geld mehr. Die machen mit der Show Geld, die machen mit den Werbeaufnahmen Geld, aber nicht mit dem Künstler. Hier guckt ihr den letzten Typen an, der diesen Severin. Den Verbrecher, Severino. Ja, Severino, genau. Dass ihr den Namen noch wisst, hätte ich nie im Leben gewusst. Ich wusste das, musste nur nach rechts an meine Wand gucken, da hängt ein Poster. Ey, krass. Bei dir auch, oder was? Sagen. Ja. Ach, cool. Ich habe hier die Gerichtsakte auf meinem Tisch zu liegen. Ja, und das ist scheißegal. Und das weißt du halt auch jetzt schon so, dass der 2016er Gewinner vollkommen egal ist. Selbst die erste Single geht ja nicht mehr auf eins bei den ganzen Leuten. Und deswegen finde ich das immer so krass, weißt du, siehst da die ganzen jungen Leute drin, für die dann, einige sind da, um zu saufen und Sex zu haben und auf Jamaika sich braun brennen zu lassen, das ist auch cool, vollkommen okay, und andere nehmen das halt wirklich ernst. Ich wüsste, wenn ich da wäre, auch 10 Jahre zurück, ja, als ich noch jung war, mir wäre doch nach der, wie viel das Staffel ist das, die 400. oder so, mir wäre doch bewusst, oh, okay, selbst wenn ich hier gewinne, ist schwierig so. Ich hätte das in irgendeiner Relation gesetzt, dass mir bewusst wird. Ich glaube, das bringt mich jetzt nicht in einen Atemzug mit Justin Timberlake und Kanye West und könnte das wollen, mit Kanye West in einem Atemzug genannt zu werden. Der ist, wie viele Milliarden Schulden hat er? 54 Millionen oder? Nee, mehr noch, glaube ich, ne? Hat Zuckerberg ihn nicht überwiesen? Nee, ja, ich weiß noch, dass ein großer Mitarbeiter von früher bei Facebook, ich weiß nicht, ob einer der Mitentwickler oder so, auf Facebook geschrieben hat, lieber Herr West, es ist ganz schön dumm, den Erfinder von Facebook auf Twitter um Geld zu bitten. Und Mark Zuckerberg hat's geliked. Das fand ich lustig. Hat er das wirklich gemacht? Ja, hat er wirklich. Ja. Kanye West hat auf Twitter Mark Zuckerberg gebeten, ihm Geld zu geben. Mit welcher Begründung? Naja, er ist der... der größte, wichtigste Künstler, der größte, wichtigste, lebendste Künstler auf der Welt. Und er braucht doch bitte ein bisschen Geld, um die Welt zu verbessern. Und man sollte doch bitte in ihn investieren, weil er derjenige ist, der die Welt besser macht. Ja, aber da hat er seine 50 Millionen, die Schulden hat, die hat er gespendet vorher in karitative Zwecke. Nein, oder? Aber du musst doch vorher, wenn du die Welt verbessern willst, musst du doch vorher eine Menge Geld investieren. Zum Beispiel in ein 20 Millionen Auto oder in neue Ringe und Ketten und sowas. Das ist doch wichtig, um die Welt zu verbessern. Ich verstehe nicht, warum du das nicht verstehst. Ja, nee, das macht durchaus Sinn. Der Kanye ist schon, ja. Ich habe gestern, ich weiß gar nicht, bei was für einer, auch so irgend sowas wie TAF oder KKG, habe ich gehört, dass Mandy Capristo jetzt nicht mehr Mandy heißt. Oh nein, Wahnsinn. Wie heißt sie denn jetzt? Grace glaube ich, ne? Oder Grazia? Nee, Grace. Ich glaube, Grace ist ja... Ja, klar, Grace und die erste Schallplatte Amazing Grace. Ist gelogen. Ja. Nein, ich glaube, also irgendwie sowas war das. Ich habe ja nicht so ganz hingehört bei sowas. Aber aber umbenannt und sie erzählte, dass das ihr zweiter Name halt ist. Sie heißt Mandy Grace Capristo und um was Neues zu beginnen, hat sie sich jetzt halt umbenannt und jetzt startet sie richtig durch. Ja, ganz klar. Und der Herr Özil hat auch ihren Namen schon seit 2 Jahren auf seinem Schuh zu stehen. Wow. Das ist doch mal was. Das ist Liebe. Hat er die Schuhe anbehalten, als er sie betrogen hat, oder? Ich glaube nicht, dass er fremdgegangen ist. Nein, nein, nein. Im Medienbusiness geht keinem fremd. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall, das macht da keiner. Ja, das sind alles anständige Leute, die alle straight edge sind. Ja, absolut. Kurze Zwischenfrage, vermisst ihr Stefan Raab im Fernsehen? Nö. Der Schlag den Raab fehlt mir in der Tat, ja. Man, so ist es, ne? Ist aus den Augen, aus dem Sinn. So, es ist, er fehlt eigentlich gar nicht, Schlag den Raab fehlt, aber gibt ja jetzt Schlag den Star. Und das soll ja jetzt auch wirklich live sein ab jetzt. Oh. Ja, aber meinst du kannst da so mitfiebern? Nee, kommt natürlich auf die Leute an. Also wenn sie da wieder Z-Promis oder so holen, dann... Aber wen gibt's denn sonst, der spannend ist? Also Elton Christopher Kohn das Ganze, ja? Zum Beispiel. Bitte was? Christopher Kohn. Nee, ich habe ja gesagt, keine Z-Promis. Ist echt schwierig. Also ich habe mal, ProSieben versucht ja jetzt da ein bisschen hinterher zu sein, diese ganzen Turmspringen-Dinger und so. Macht ja jetzt ProSieben, ich glaube im April oder sowas, die große Völkerball-Challenge. Ja. Und ich habe mir mal die Leute angeguckt, die da drin sind. Ich finde das wirklich unfassbar. Also das ist... Sind das andere als beim Turmspringen? Joey Kelly ist dabei. Ist dabei? Oder? Nein, nee, das war also. Nee, glaube ich nicht. Das sind noch schlimmer als beim Turmspringen. Also das sind. Ich will ja jetzt hier keinen namentlich runterziehen, aber ey, Leute, es ist ein. Oli P. Oli P, finde ich, hat es in jeder, muss ich wirklich aus tiefstem Herzen sagen, ist einer der nettesten und sympathischsten Typen, die ich jemals kennengelernt habe. Und bei dem würde ich mich freuen, wenn der permanent im Fernsehen wäre. Muss ich wirklich sagen. Ja, möchte ich gerne so unterschreiben. Ich auch. Da kann ich jetzt leider keinen Witz machen, Andi. Nee, aber zum Beispiel hier, ich glaube, Angelina Heger ist dabei und die Freundin von Rocco Stark, meinst du? Ich glaube, der Freund von Angelina Heger ist auch dabei, ja. Ach, der macht auch mit? Ja. Ach, geil. Go, Rocco! Nettes Promi-Flash-Video, was du mir übrigens da neulich geschickt hast, Sven. Ja, gerne. Willst du kurz die Leute darauf hinweisen, dass sie es unbedingt sehen müssen, worum es geht, oder eher nicht? Ich glaube, eher nicht. Okay. Ich glaube, unsere Fans haben das eh schon gesehen. Das kann sein. Das ist, unsere Zielgruppe. Nee, ich glaube, da braucht man gar nicht drüber sprechen mehr. Er hat sich die Haare gefärbt, wie ich sie habe. ohne zu färben, bei dir. Ja, bei mir ist das Natur. Genau. Ja, Chris, wollte mal fragen, was war denn jetzt der Grund, dass wir jetzt hier uns unbedingt treffen mussten und aufnehmen müssen? So, Andreas hat keine Zeit. Entschuldigt, wir haben doch keine Zeit. Ey, es ist einfach, ich muss sagen, ich habe euch vermisst und ihr habt mir gefehlt. Und jeden Abend vorm Einschlafen, wenn ich mich noch selbst in den Schlaf geweint habe, dann habe ich euch besonders vermisst. Nein, es gab... Wenigstens konntest du schlafen. Ja, hast du auch so gelitten? Ja, es war furchtbar. Schlafen. 6 Monate. Das wäre schön. Ja, so. Ich muss sagen, für mich waren die Trailer, die in letzter Zeit rausgekommen sind, einfach ein Grund, mit euch beiden Nasen darüber zu reden. Der Ghostbusters-Trailer, der Captain America 3-Trailer oder wie er in Deutschland heißt, The First Avenger. In Deutschland heißt er ja nicht Captain America, da heißt er The First Avenger. Civil War heißt der Film so. Was ich unfassbar bescheuert finde. Warum dürfen sie in Deutschland Captain America nicht benutzen? Weiß das einer? Ich glaube, weil er einfach nicht besonders beliebt ist, Captain America. Als Wort. Und deshalb haben sie angefangen, First Avenger sich den immer zu nennen. Ja, aber. Würde ich sagen, oder? Aber es ist also. Ach, ist Quatsch, natürlich ist es. Ja, Humbug. Also wirklich wahr. Ich bin mir auch sicher, dass keiner, der diesen Film sieht, an die Kinokasse geht und sagt, ich würde gerne The First Avenger sehen. Die sagen doch alle, ich will Captain America gucken. Den mit dem Krieg. Ja, mit dem Krieg da. Also. Dann gibt es natürlich die Batman v Superman Trailer, wo ich aber sagen muss, da kann ich nicht drüber reden, weil mich ein Trailer vor 2-3 Monaten oder so geärgert hat, weil ich der Meinung war, man sieht in diesem Trailer die ganze Geschichte, sodass ich mir von Batman wie Superman nichts mehr angeguckt habe. Also waren es bei mir durch vor allem die Ghostbusters und die Captain America 3 Trailer. Und da wollte ich gerne mal mit euch mal drüber reden. Habt ihr die gesehen? Was hast du denn im Kino gemacht, wenn da ein Batman-Trailer kam? Also weil der kam ja sehr häufig. Ich bin tatsächlich in letzter Zeit bin ich tatsächlich kaum im Kino gewesen. Gar nichts. Ich glaube, den letzten Film, den ich gesehen habe, war Deadpool. Aus meiner Sicht übrigens der beste Marvel-Film ever. Sonst bin ich relativ wenig im Kino gewesen. Und den aktuellsten Trailer habe ich wirklich, konnte ich umgehen, keine Ahnung. Lief nicht im Kino, lief nicht vor Deadpool. Ah, okay. Schwein gehabt. Aber heute kam ein Batman-Trailer. Echt, ja? Ja. Bei mir nicht. Aber heute ist der 23. März bei der Aufnahme. Heute, nach 3 langen Jahren des Wartens, ist es soweit. Ich gehe in Batman wie Superman. Waka! Und hast du dein Kostüm rausgelegt? Ja, ich habe von Primark so ein Onesie von Batman, da gehe ich mit hin. Ja. Bist du aufgeregt oder was? Ich bin total. Ja, aber also dadurch, dass man im Trailer halt gesehen hat im letzten, dass Batman am Ende stirbt, ist ja wieder. Ich will doch gar nichts wissen. Ja. Aber lass uns mal auf die Trailer zurückkommen. Fangen wir mal mit dem zweitinteressantesten Trailer für mich an. Habt ihr Captain America 3 gesehen, den Trailer? Den aktuellen? Mit Spider-Man? Haben wir beide nicht gesehen. Habt ihr beide nicht gesehen? Okay. Ja, natürlich haben wir den gesehen. Wie fandet ihr den? Also, ja, ich fand's interessant jetzt im Nachhinein, dass du darüber reden wolltest, weil er war für mich so ein bisschen so, naja, also so viel passiert da nicht und ich habe auch gar nicht verstanden, worum es geht in der Story so, ja, irgendwie sind sie dann doch böse aufeinander. Und dann ist Iron Man dann irgendwie dann auf der Seite der Regierung, oder ich habe es nicht so richtig verstanden, und holt dann sich Leute dazu. Und am Ende war dann halt Spider-Man kurz zu sehen, und Spider-Man sah irgendwie ganz komisch aus. Also hat mir irgendwie nicht gefallen, als ob die CGI-Effekte irgendwie noch nicht fertig waren bei ihm oder so. Ich glaube, vor allem wegen Spider-Man hat's mich interessiert, über den Trailer zu reden. Klar, der Anfang ist relativ bekannt, ist eigentlich immer das Gleiche. Aber Spider-Man am Ende war dann doch mal irgendwie neu. Das ist das erste Mal, dass Marvel Spider-Man hat und nicht mehr Sony. Ja, deswegen wollte ich über das Kostüm reden. Ich wollte über den Typen reden, der ihn spielt. Tom Holland heißt er, glaube ich. Über die Stimme. Kanntest du den vorher? Nee, kannte ich nicht. Nee, er kenne ich auch überhaupt nicht. Also noch nie vorher irgendwas von gehört. Also ist das nicht der Typ, der bei Amazing Spider-Man spielt, ja? Nein, nicht der Garfield. Nee, das ist ja, da wollte Sony ja nichts mehr, Marvel ja nichts mehr mit zu tun haben, weil sie ja jetzt die Lizenz haben, und dann haben sie gesagt, wir rebooten ihn zum dritten Mal. Ich weiß gar nicht, wird der neue Spider-Man-Film wieder eine Origin-Story oder? Nein, soll's nicht werden. Also das war jedenfalls die Ansage vom Studio. Explizit, dass sie jetzt nicht zum zweiten Mal innerhalb von 15 Jahren halt diese Anfangsgeschichte erzählen. Zum dritten Mal. Aber es soll sich eher um den jüngeren Spider-Man drehen. Also den Schüler Spider-Man halt. Weil das ist ja eigentlich diese Geschichte, der Teenager, der die Kraft bekommt und dann wächst damit. Ja, also er sieht halt auch noch wahnsinnig jung aus. Und das erste Mal, finde ich perfekt. Ja, klar, aufgrund der Comics, klar. Aber das erste Mal, als ich ihn dann gehört habe und er sagt dann, was sagt er? Hey guys, oder irgend sowas. Zwei Worte, glaube ich, sagte. So. Da dachte ich, wow, der klingt wie Justin Bieber. Ich fand es dann doch schon sehr jung, weil ich der Meinung bin, dass wenn du ihn da siehst, dann sieht er schon sehr groß aus und trainiert, und dann redet er aber wie ein 14-jähriger Junge. Also ich war im ersten Moment, konnte ich mich mit der Stimme nicht anfreunden. Obwohl ich natürlich weiß, dass in den Comics Spider-Man immer eigentlich ein Kind war. Ich fand nicht, dass der trainiert aussah. Ich fand, der sah so schlaksig Teenager-mäßig aus. Echt? Guck dir mal die Arme an. Na, irgendwo muss ja die Spinnenweben rein. Ich bin gespannt, ob sie es wieder mit Kapseln machen. Ich glaube ja. Oder ob sie es bestimmt, ne? Ich glaube ja, angeblich, also ich weiß nicht, er soll wohl auch so ein Armband umhaben. Soll man wohl auf dem, wenn man das Bild stillstellt, dann soll man das, glaube ich, auch sehen. Wie findet ihr das Kostüm? Andi findet es nicht gut, oder was? Nee, ich finde es nicht gut. Also ich muss sagen, ich fand das aus den, da wo Tobey Maguire die Spider-Mans gespielt hat, das fand ich am besten so. Das Erste, was er sich fürs Wrestling gebaut hat. Nee, also das Schöne dann. Also gegen das Macho fand ich halt, Man Randy Savage hat er da gekämpft. Gegen Bonesaw. Echt? Ich finde, ich glaube, das ist wie mit dem Batman-Kostüm, ja, mit dem aktuellen. Ich finde, dass das aktuelle, und ich meine nicht diesen gepanzerten Anzug, sondern das mit das Graue, mit dem riesen fetten Batman-Logo und den kurzen Ohren, für mich das beste Live-Action-Kostüm von Batman ever. Ich finde es so geil. Aber wie man im Trailer ja gesehen hat, geht es ja ganz schnell kaputt am Anfang vom Film. Ja, und das, so geht's mir bei Spider-Man irgendwie auch. Ich finde das auch irgendwie vintage, alt, ist nicht, sieht halt aus wie so ein er sieht oldschool aus für mich. Ich find's irgendwie cool. Ich find's besser, dass es halt nicht dieses metallische, dieses leicht silbrige und so hat, sondern ich find's sehr cool. Und mich hat's umgehauen, das habe ich, glaube ich, erst beim 10. Mal gucken gesehen, dass er die Augen bewegen kann. Also die Augen werden groß und werden klein, wie in den Comics. Da ist es ja so, wenn er irgendwie seine Spider-Sensoren funktionieren, dann werden die Augen ganz groß. Und bei den bisherigen Kostümen war es halt immer so, na, die Augen waren fest. Ist halt ein Kostüm, ne? Ist halt ein Neoprenanzug, ist eine Maske, die Augen sind fest. Und hier kann er die Augen bewegen. Und das finde ich total, ist ein kleines Detail, aber ich finde es geil. Ja, ist krass. Ist mir noch nicht aufgefallen. Ich habe das auch erst gesehen, nachdem du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Finde das aber auch, ja, ganz cool. Ich bin halt sehr gespannt einfach auf den Film an sich schon. Ich freue mich halt, dass endlich Spider-Man mit in das Marvel Cinematic Universe genommen wurde. Und nächstes Jahr kommt dann ja auch der Film für ihn halt schon. 2017 schon? Echt? Ja. Ach, krass, okay. 2017. Ja, im Sommer. Und Daniel Brühl spielt ja auch mit, ne, bei Cap 3. Ja, genau, hab ich gehört, ja. Spielt der ein Nazi? Ja, mit Sicherheit. Aber ich finde, gibt's was anderes für Deutsche? Ich finde die ganze Stimmung von dem Trailer irgendwie ganz gut. Weißt du, das hat so, du hörst den Erzähler in dem Trailer. Es ist nicht unbedingt typisch Marvel. Also normalerweise, also Marvel ist für mich immer, alles ist Neon, alles ist lustig, alle 2 Minuten explodiert was, tausende von Menschen sterben, ist gar nicht schlimm. Und das fand ich in dem Trailer irgendwie mal, also zumindest haben sie die Stimmung in dem Trailer ganz gut für mich funktionieren lassen. Genauso wie Captain America 2 war ja auch eher aus meiner Sicht so an den Christopher Nolan Dark Knight Film orientiert und nicht so wie die Avengers, dass halt permanent was explodiert. Gefahr ist natürlich bei Captain America 3, aber natürlich auch beim neuen Batman Film, weil du hast irgendwie trotzdem alle Superhelden reingepackt. Da sind ja alle drin. Du hast jetzt sogar Black Panther drin, den eigentlich keine Sau kennt. Du hast Ant-Man drin, du hast Hawkeye drin. Also im Prinzip ist das fast ein Avengers-Film, oder? Na, im Endeffekt geht es ja um die Avengers, aber die halt auseinanderbrechen halt quasi. Und ich mag halt immer nicht diese Filme, wo dann die ich eigentlich mochte, auf einmal anfangen, sich halt zu bekriegen. Und ich bin sehr gespannt, welche Seite mir denn dann sympathischer wird. Mhm. Ja, ich mag das auch nicht. Also wenn so die beiden Hauptdarsteller, die, also jetzt ich gehe jetzt von einer anderen Serie aus, aber so 2 Hauptdarsteller, die total Buddy sind und wo man es cool findet, dass sie so Tag-Team sind, so ja, wenn die dann irgendwie in der Staffel so die ganze Zeit gegeneinander sind, so dann freut man sich dann doch immer erst auf den Moment, wo sie sich dann wieder versöhnen so und da habe ich eigentlich keinen Bock drauf, die ganze Zeit Captain America zu gucken und dann zu denken so, na wann kriegen sie denn jetzt endlich die Kurve? Ja, und im Prinzip ist es ja bei Batman vs. Superman sieht es genauso aus. Im Trailer sieht man, dass die gegeneinander kämpfen und dann auf einmal gibt es irgendeinen Monster, gegen das sie dann doch gemeinsam kämpfen. Und das sieht man alles schon im Trailer, wo ich mir denke, so ey, was ist denn das? Genau, das war halt. Und am Ende, als Batman dann von Superman gerettet wird, das im Trailer, wie man das sieht, das war natürlich auch cool. Ja, 4. Mal wirkt nicht mehr. aber genau, das ist der Trailer, der letzte, den ich gesehen habe. Also vom Gefühl her ist es, ich hoffe, ich werde heute eines Besseren belehrt, vom Gefühl ist es, Batman kämpft gegen Superman, Lex Luthor erschafft irgendein Monster, das Monster ist stärker, also müssen Batman mit Superman zusammenkämpfen, weil sie es zu zweit auch nicht auf die Reihe kriegen, kommt Wonder Woman, Ende. So, auf einmal sind sie alle zusammen. Also es wäre sehr enttäuschend, wenn das... Ja, aber es könnte sein, ne? Chris, ja, dass es so ist, weil ja, na klar. Marvel geht jetzt eher in die Richtung, wie Batman war, so ein bisschen düsterer alles, ein bisschen realistischer und vielleicht macht Batman jetzt einen auf Avengers und macht Bunti-Bunti und alles explodiert und es wird so wie Avengers. Dann wärst du doch glücklich, oder? Ja, absolut. Aber weißt du, selbst wenn er jetzt scheiße ist, dann glaube ich, ist der Vorteil, dass der Standalone-Batman-Film, also der eigene Batman-Film, den ja wahrscheinlich dann auch Ben Affleck Regie führt, dass sie dann daraus lernen und dass der gut wird, dass der dann dreckig wird und dass der düster ist. Wir beide, Andi, haben uns ja schon mal kurz über den ich glaube, das war der erste oder zweite Batman wie Superman Trailer vor Monaten unterhalten, als wir beide unabhängig voneinander gesagt haben, die beste Szene in dem Trailer war, wo Bruce Wayne auf Clark Kent trifft und die sich beide unterhalten. Ja. So, das war die beste Szene im Film, weil man sagt, hey, die ist gesetzt, die spielt im vermeintlich echten Leben, da treffen 2 starke Typen, Charaktere aufeinander. Und es explodiert nichts. So, und das ist die aus meiner Sicht die beste Szene in dem Trailer. Und wenn jetzt der Film wirklich wie Avengers einfach nur eine CGI-Schlacht von Monstern und explodierenden Häusern ist, dann ist es enttäuschend. Gerade weil man ja aus dem Man of Steel-Film hätte lernen müssen, dass ja die letzten 30 Minuten bei Man of Steel einfach nur Explosionen waren. Häuser explodieren, tausende von Menschen sterben. Am Ende des Films ist wie bei den Avengers oder so, Marvel-Film, alles cool, sind halt mal tausende von Menschen gestorben, scheißegal. So. Und das finde ich nicht, das seit den Dark Knight, Dark Knight-Trilogie, ist sowas einfach nicht cool. Da sind tausende von Menschen in dem bei dem Kampf zwischen Superman und dem Bösen gestorben und das musst du anspielen, finde ich. Ja. Also ich finde auch, dass vom Thema her Cap 3 und Batman natürlich sehr nah beieinander liegen jetzt. Ja. Also Batman wie. Also es ist halt, ne, der in Anführungsstrichen normale Mensch in einem, der durch Geld halt sich seine Superpower erschaffen hat. Andi, was ist das? Das ist die beste Superpower ever. Genau. Der gegen einen in Anführungsstrichen Mutanten halt kämpft, also jemand mit übermenschlichen Kräften. Und im Endeffekt ist es ja die gleiche Geschichte, die da dann erzählt wird. Superman ist doch kein Mutant. Aber hat übermenschliche Fähigkeiten. Ja, absolut. Ja, genau so ist es. Deswegen sagte auch Zack Snyder im Interview, der Regisseur von Batman wie Superman, dass man mit Christian Bale als Batman eigentlich nichts mehr machen konnte, weil das in ganz unterschiedlichen Universen spielt. Wenn auf einmal in dem Dark Knight Trilogie Superman aufgetaucht wäre, hätte man gesagt, ey, wir geben uns hier 3 Filme lang die Mühe, dass das alles irgendwie echt sein könnte, dass das alles im echten Leben passieren könnte. Und auf einmal kommt ein Außerirdischer, das funktioniert halt nicht. Deswegen musste man irgendwie ein komplett neues Universum aufmachen. Aber ist halt so, ne? Wenn du, so wie du Wonder Woman und Superman in Film holen willst und bei der Justice League dann auch noch Aquaman und so, dann wird's halt irgendwie abgespaced, ne? Dann kannst du nicht mehr argumentieren, Aquaman. Ja, es ist echt, ne? So. Aber ich glaube, dass Ben Affleck, ich könnte mir den besser vorstellen sogar als vor allen Dingen als Bruce Wayne. Weil er ist Bruce Wayne. Also er ist halt der reiche Schnösel, der dann halt hier eine Frauengeschichte, da eine Frauengeschichte hat. Und ja. Ich glaube, das kann der besser spielen halt als Herr Bale. Ja, das weiß ich nicht. Also ich glaube, dieses... Ich fand ihn als Bruce Wayne nicht besonders stark in der Trilogie. Komischerweise war es ein anderer Bruce Wayne als der, den man aus den Comics kennt, genau. Und eigentlich auch den Michael Keaton und so gespielt hat. Im ersten Teil hat man mal so ein bisschen angedeutet, als er mit dem Lamborghini oder genau. Wie auch immer, vorfährt. Scorsese. Und die 2 Mädels aus seinem Auto mitnimmt und dann mit denen in den Pool springt und sagt, und dann kommt der Angestellte und sagt, der Pool ist nicht zum Baden geeignet. Und er sagt dann, wissen Sie was, ich kaufe dieses Hotel. Das war dann mal so ein bisschen Bruce Wayne. Aber sonst hat man... Ja, habe ich ihm aber in dem Moment nicht abgenommen. Ich fand das ein bisschen draufgesetzt. Ich glaube, dass Ben Affleck vor allem sehr gut den abgefuckten, kaputten Typen und Batman spielen kann und den kaputten Bruce Wayne spielen kann. So Spielsucht, Alkohol, Fremdgehen, Trennung mit Jennifer Garner und so. Ich bin gespannt. Also als ich gehört habe, Ben Affleck, dachte ich natürlich, ach du Scheiße. Und jetzt, wo ich ihn so ein bisschen gesehen habe, denke ich, hey, vielleicht ist echt cool. Ich glaube, ist echt cool. Ja, das war auch mein Eindruck so. Ich dachte, Ben Affleck, so, der ist schon, ja, um es mal jetzt hart zu sagen, so, dass es so ein bisschen verbraucht ist im Sinne von, den hat man schon so oft in anderen Rollen gesehen. Ja. Und man könnte sich jetzt nicht unbedingt den als realistischen Batman vorstellen. Aber dann, als ich ihn gesehen habe, zum Beispiel in der Szene im Trailer, wo er stirbt, im Trailer, wo er das Mädchen rettet, während Superman gegen Zod da kämpft, also diesen Rückblende sozusagen, da wo er so sauer auf Superman wird, da sah es wiederum gut aus, wie er da sah er, würde ich mal sagen, mit einem modernen Wort, würde ich sagen, er sah schnittig aus, wie er mit seiner Weste da langgelaufen ist. Schnittiger Mann. Ja, schnittiger Mann. Ja, finde ich auch. Es hat mir gefallen, dann ging es auch, ja. Und auch bei dem Treffen zwischen Superman und Batman, da sah er auch gut aus. So. Also es hat schon gepasst. Ich weiß jetzt nur nicht, wie er da während des Camps, ich traue ihm diese Action nicht so richtig zu, muss ich sagen. Weil er eher lustig ist für mich, eher Ben Affleck das Gesicht zu allen, statt jetzt so ein Action-Typ. Aber man sieht das Gesicht eh nicht. Jetzt sind wir tatsächlich relativ schnell doch zum Batman und wie Superman-Film gekommen. Über den wir heute nicht reden wollen. Über den wir unbedingt nicht reden wollen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach mal zum vielleicht spannenderen Trailer über zu Ghostbusters. Was meint ihr? Independence Day 4. Stimmt. Lasst uns mal kurz über Ghostbusters reden. Ja, können wir gerne machen. Es ist einfach so, dass ich den, also ich weiß noch, es war vor 6 Monaten oder schon so in der Zeit von der letzten Folge, dass wir dieses Bild vom Set gesehen haben mit den Hauptdarstellerinnen als Ghostbusters. Und da war ich unfassbar enttäuscht und dachte mir, wie kann es sein? Richtig schlimm. Aber als ich jetzt den Trailer gesehen habe, muss ich sagen, ich fand es ganz okay insgesamt. So, ja, also es war jetzt so, es ist halt so ein okay gewesen. Es hat mich jetzt nicht mehr geärgert, dass ich sage, es werden Frauen das machen. Also zwar gibt es Szenen, die übertrieben scheiße sind, wie zum Beispiel, wo die Frau die Knarre ableckt einfach so, ja, also wo ich mir denke, was soll das oder sowas, aber dass jetzt auch Chris Hemsworth die April macht, oder hieß die April? Janine, ja. dass er die macht, so fand ich ganz witzig und auch so die Dialoge zwischen denen, so dass die ihn so ein bisschen anhimmeln, weil die sind ja jetzt nicht Na doch, also sie himmeln ihn so ein bisschen an, ja, weil er ein gut aussehender Typ ist und so. Also diese ganzen Sachen finde ich schon nicht schlecht. Also wenn es jetzt mit dem Geisterjagen nicht zu kurz kommt, glaube ich, könnte man sich den angucken. Also ich bin jetzt nicht so mega enttäuscht vom Trailer. Es gibt ja zwei Trailer. Es gibt den, ich glaube, der erste ist, glaube ich, weiß ich nicht, der amerikanische Trailer, und dann gibt es den internationalen Trailer. Ich finde den zweiten, den internationalen Trailer, wo viel Chris Hemsworth gezeigt wird, viel besser. Ich kann das so nachvollziehen, was du sagst. Ich, weißt du, die Trailer fangen ja beide an mit dem Ghostbusters-Song auf dem Klavier gespielt. Und das finde ich großartig. Ja, das ist das Highlight auch für mich bei dem Trailer. Finde ich auch. Es ist wirklich, es erzeugt wieder eine Erinnerung aus der Kindheit. Es ist so toll. Dann siehst du das angesprayte Ghostbusters-Logo in der U-Bahn. Du siehst das Haus von außen. Es ist so, so, so toll. Aber ich wünsche mir halt permanent, dass ich jetzt die alten Typen sehe. So, dass ich jetzt Bill Murray und Co. sehe, oder? Ich finde das mit den Frauen immer noch schwierig, weil dieses ganze Setting, wie das Ding da aufgebaut wird, wie gesagt, mit der Musik, mit dem Haus und dem allem, das finde ich toll. Und nur irgendwie bin ich dann enttäuscht, wenn ich die vier Frauen sehe. Das liegt aber daran, weil ich einfach als Kind mit den männlichen Ghostbusters aufgewachsen bin. Und das ist so, wenn du irgendeine Kinderserie für Mädels nimmst, keine Ahnung, was haben Mädels Mila früher? Superstar. So, Mila jetzt Superstar. Und jetzt als Jungs-Team. Oder, Milos Superstar. Ja, oder Sailor Moon. Und Sailor Moon ist auf einmal ein Typ. So, also ich glaube, das kann auch jede Frau nachvollziehen, wenn man ihre große Kinderserie nimmt und ihre Heldinnen von damals mit Männern austauscht, dann ist man einfach enttäuscht, finde ich. Und ich finde auch das zu Recht. Und so geht's mir. Also Kirsten Wick finde ich in allen Filmen, in denen sie drin ist, finde ich sie grandios. Ist das die Dicke? Nee, die ganz dünne Saturday Night Live hat die gemacht und so. Ich glaube, die ist, soll sie so ein bisschen, ja, wer soll sie sein? Ja, ist nicht die Blonde? Nee, Blonde ist Peter, ne? Die Pistole ableckt, ist Peter, oder? Ja, so ja. In die Richtung, glaube ich. Ja. Also jedenfalls, die finde ich super, auch in den Szenen von ihr finde ich super. Aber bei Molly, von Mike und Molly, sehe ich einfach immer Molly. Die anderen beiden, also wirklich, wie du sagst, Andi, ey, die leckt die Protonstrahlerkanone ab. Sag mal, was ist denn das? Die ganzen Filme wird uns gesagt, die sind so gefährlich, kreuzt bloß nicht die Strahle. So, und dann leckt die Dinger ab. Das ist doch nicht, also. Und für mich ist einfach fast jeder Gag unfassbar gezwungen. So. Einzige Mal in dem Trailer, wo ich jedes Mal lachen muss, auch beim vierten, fünften Mal gucken, ist der internationale Trailer, wo Chris Hemsworth reinkommt und sich vorstellt, weil er den Job haben will, und Kirsten Wick guckt ihn an und sieht ihn einfach nur und sagt, you're hired. Und das finde ich lustig, so wie sie das spielt. So, ja, du siehst geil aus, du bist angestellt. Ich finde es lustig. Aber ach, das mit den Frauen, nee, das funktioniert für mich nicht. Also im internationalen Trailer ist es dann auch, wo er dann irgendwie so Vorschläge hat oder sowas und sie dann so zu dritt gegenüber von ihm sitzen, oder? Genau, mit dem Logo. Genau, wo er einfach mehr ins Bild gerückt wird ein bisschen. Ich glaube halt wirklich, dass er beim ersten Trailer, dass sie danach gemerkt haben, so, die Leute sind nicht so ganz zufrieden mit dem, was sie abgeliefert haben. Der internationale Trailer wird ein bisschen anders. Ja. Und deshalb schneidet den prominenter ins Bild. Ja, denke ich auch. Was ich ansage, würde ich sagen. Denke ich auch. Klar, muss einen Grund haben, definitiv. Ja. Aber ich weiß nicht, ich finde die Dicke auch sympathisch, die Molly. Ja, aber das ist doch Molly. Ja, aber nee, finde ich gar nicht. Hast du Mike und Molly etwa geguckt, oder was? Ja, leider läuft das ja permanent auf ProSieben. Das kannst du ja nur anschalten, läuft. Nee, funktioniert. Also ich habe Mike und Molly nie geguckt. Also was soll ich denn da gucken? Ich habe das auch noch nie gesehen. Immer wenn ich sehe, dass es läuft, schalte ich weiter. Ja, deswegen ist sie für mich auch neu, die Frau. Und nicht Mike und Molly. So, ja. Ja, aber auch die, kennst du nicht die Filme von ihr mit Sandra Bullock und so? Das ist doch immer die gleiche Nummer. Das ist doch immer die gleiche Rolle. Die heißt nur anders. Also, ach, ich weiß es nicht. So, ich will, ey, keine Ahnung, Mann. Ey, bin ich halt ein Macho-Schwein oder was auch immer. Ich will da Typen sehen, Punkt. So. Also ich war ja so von krass, Anfang an dem Projekt nicht, ich oder Andi? Andi, ganz kurz. Ich finde es nicht so krass. Also ich finde es übertreibst ein bisschen so, dass es Männer sein müssen. So. Aber wen hätten sie denn da auch als männliche Darsteller reinmachen sollen? So, das ist ja jetzt auch Channing Tatum, Jonah Hill, ganz spontan zwei Namen, die ich unfassbar gerne da drin gesehen hätte. Oh, also wirklich? Also ja, ich meine, die sind in 21 Jump Street sind die super, ja. Und ich lache da auch sehr, wie die sind. Aber in Ghostbusters so? Na klar. Jonah Hill als Slimer oder was? Hey, Channing Tatum funktioniert für mich in jedem Film. Find den toll, den Typen. Jonah Hill ist super. Läuft. Seth Rogen noch und James Franco. Nee, James nicht. Franco, ja, Hammer. Eben nicht. Genau die beiden nicht. Genau die beiden nicht, nee. Keine Ahnung. Oder irgendwelche Unbekannten oder so. Mein Gott. Ryan Reynolds und Hugh Jackman. Unbekannte, genau. Ja, ist ja gut, ey. Dann ist es halt toll. Dann freuen wir uns halt auf die Mädels. Na, Moment. Also, ich war dem Projekt ja auch von Anfang an, als ich gehört habe, so, jetzt sind es keine männlichen Geisterjäger mehr, sondern Frauen, aus dem gleichen Grund wie Chris, der sagt, das ist meine Kindheit, also das waren immer Kerle. Und Männer haben ja auch untereinander einfach einen ganz anderen Humor als Frauen. War ich dem ja äußerst skeptisch, ist, glaube ich, schon untertrieben. Fandest es übertrieben scheiße, hast du gesagt, am Ende gleichgültig. Oder? Bitte? Du fandest es übertrieben scheiße, hast du gesagt, oder, damals? Ja, also mir wurde es, ich fand es so schlecht, dass es mir gleichgültig wurde, langsam, dass es ein Ghostbusters Reboot gibt. Dann kam der Trailer und ich dachte das erste Mal beim Gucken, ach man, wenn's Kerle wären so, dann glaube ich, könnte es funktionieren. Als ich jetzt den Trailer nochmal gesehen habe, beziehungsweise dann den zweiten, ich habe mich total über Slimer gefreut, dass er wieder dabei ist. Ich finde die Effekte gut. Und deshalb dachte ich erst, wenn es Männer wären, glaube ich, würde es mir gefallen. Aber jetzt, wo ich das gesehen habe, das Problem ist gar nicht, dass es Frauen sind. Das Problem ist, wie die Charaktere ausgearbeitet sind. Da haben wir einmal diese von Saturday Night Live, die eine, die halt diese Knarre ableckt. Und dann haben wir eine Klischee-Rolle. Das ist nicht die von Leslie Saturday Jones. Night Live. Bitte? Die von Saturday Night Live, die leckt nicht die Knarre ab. Es sei denn, die ist auch bei Saturday Night Live. Ja, genau. Die ach, und die sind zwei Leslie davon. Jones sind beide bei Saturday Night Live. Ach, okay. Ja. Okay. Und diese Rolle von also der farbigen halt von Leslie Jones, mehr Klischee geht nicht. Ich finde, es sieht aus wie ein Worst of Norbit, was da gezeigt wurde von ihrem Trailer. Wirklich, ich habe auch das Gefühl, dass gleich Eddie Murphy aus der Frau rausspringt. Absolut. Ja. So klischeehaft, so dämlich und dann einfach, ja, wenn ich schreie, ist es schon lustig. Also ich finde, das geht gar nicht. Ich finde, das geht überhaupt nicht. Ich ertrage das allem, nicht. Vor allem, wie sie auch dargestellt wird, so total mittelalterlich. Alle sagen sich, ja, du bist die beste Quantenphysikerin, du bist das und das. Und dann kommt die Schwarze, ich kenne mich in New York gut aus. Ja, also, ja, genau. Ich fahre euch rum. Also Ich bin gespannt, welche Figur sich am schlechtesten verkaufen wird. Es ist ärgerlich. Vielleicht lassen sie sich auch noch steppen. und immer noch irgendwie, dass er irgendwie so ein KFC-Bug und eine Melone unter dem Arm rumträgt oder so. Ich finde das halt wirklich unglaublich klischeebeladen. Ich finde das furchtbar. Ich finde das ganz unangenehm. Ja, absolut. Du hast vollkommen recht. Absolut. Und ja, und genau das ist es. Das meinte ich halt damit, dass die Gags untereinander auch echt gezwungen wirken. So, ja. Das, und, fast und, wie bei uns, wa? Bei uns gibt's Gags. Na, schön, Andi. Kann ich den eigentlich? Ach, ich schneide ja. Ich mute den nachträglich einfach die ganze Folge. Andi so wie in der ersten Folge. Genau, Andi hatte Durchfall. Er saß die ganze Zeit auf Klo. Über Slime habe ich mich auch total gefreut, weil sie ihn auch optisch nicht verändert haben. Ja. Ich finde, die Special Effects sehen auch grandios aus. Habt ihr mitgekriegt, dass sie offensichtlich zwei verschiedene Sets von Knarren haben? Sie haben den Protonenstrahler hinten auf dem Rücken. Ja. Und dann haben sie noch so kleine Handwaffen, die so, ich nenne es jetzt mal, Leuchtkugeln rausschießen. Weiß ich auch noch nicht, ob ich das cool finde. Hey. Werde ich, glaube ich, nicht cool finden. Mal gucken. Aber gut, ja. Sie können ja nicht immer nur mit diesem Teil da hinten rumlaufen, mit diesem Riesen. Das ist ja auch 20 Jahre her. Da wurde die Technik verfeinert bestimmt schon. Aber zur Story meine Frage. So, ich im Trailer lehne ich immer aus dem Fenster gesehen zu haben, dass man wieder die Bibliothekarin sieht. Ja, da habe ich mich auch sehr gefreut. Es ist total daran angelehnt, totaler Retro-Moment, aber ich glaube nicht, dass das die Bibliothekarin ist. Es ist eine andere, aber die wird aber es ist 1:1 genauso aufgemacht. Und ich finde, das war eine Horrorszene aus dem ersten Teil von mir. Ich hatte so Angst vor dieser Bibliothekarin. Ja, und wird aber in dem Moment kaputt gemacht, wo die anfängt, diesen Schleim zu spucken. Im neuen Trailer? Da wird's halt Slapstick. So genau, genau, Quatsch. Genau. Und absolut. Ist zu viel Slime. Also das war halt nicht Ghostbusters. Genau, zu viel Schleim. Das ist die Seele von Ghostbusters. Finde ich auch. Aber grundsätzlich cool, dass wieder so ein Retro-Moment drin ist. Finde ich toll. Ja, genau. Das war halt öfter. Also ich hatte oft, ach Mensch, cool, das ist ja wie früher. Und das ist ja. Aber wenn du immer nur dich über alte Sachen freust so, und die neuen dich mega ankotzen, dann. Ja, genau. Also, glaubt ihr, Marshmallow-Mann kommt vor? Ich hab ja das Gerücht gehört, dass der Hauptbösewicht das Logo der Ghostbusters ist. Also wirklich der Geist, der im Logo ist. Das fand ich übrigens den besten Moment im Trailer, fällt mir dabei ein. Welcher? Als er das neue Logo malt. Super. Und sie gucken ihn so an und sagen, gefällt's, er sagt dann, gefällt's euch nicht? Sind's die Brüste? Ich kann sie auch größer machen. Super gut. Das ist super gut. Fand ich gut. Ja, aber wolltest du noch was zur vermeintlichen Geschichte sagen, Andi? Nee, ich hätte jetzt nur gedacht, dass vielleicht auch, ich wollte jetzt wissen, ob ihr was wisst, ob es vielleicht wieder da mit Gosa und was weiß ich so ist, ne? Ich glaube ja, gerade weil am Ende des Trailers stehen die ja mitten auf der Straße und ringsherum sind ja 1 Milliarde Geister. Ja. Ich glaube, dass die den Geistercontainer irgendwie öffnen oder sprengen und dass alle Geister raus sind. Ja. Also auch Slimer fliegt ja da raus. Ich glaube, dass die irgendwas kaputt machen und der Container wird geöffnet und alle Geister sind frei. Und dann, übernehmen die das jetzt einfach da von den Alten oder ist es das so, dass man das gar nicht weiß jetzt im Prinzip? So, wie kommen die dazu? Da finden die es selbst oder? Weiß man noch nicht offiziell. Also ich könnte mir vorstellen, die gehen in das Haus, weil sie irgendwas machen wollen, weil sie forschen wollen und dann öffnen sie das Ding und dann sagen sie sich, scheiße, es ist unsere Schuld, wir machen es wie unsere Vorgänger. Das ist ja eine unabhängige Geschichte, oder? Also die alten Filme gibt's in dem Universum, nehme ich an. Ich denke auch. Ja. Also gehe ich davon aus, dass die Alten auch irgendwie auftreten und die dann sagen, scheiße, wir haben das ganze Ding kaputt gemacht, jetzt müssen wir New York retten. Und also angeblich soll dieses Ghostbusters-Ding ja wieder ein riesengroßes Universum sein. Es soll denn noch irgendwann einen Film mit einem Männerteam geben, es soll wieder eine Trickfilmserie geben, es soll Spiele geben. Also angeblich sollen sie das wieder richtig groß machen. Aber bei mir funktioniert es am Anfang des Trailers schon nicht, wenn ich sehe, vom Regisseur von Bridesmaids. Der hat auch das Studio überzeugt. Es sollten eigentlich Männer sein und er hat das Studio davon überzeugt. Nein, lasst uns den Reboot mit Frauen machen. Das ist eine super Idee. Ja, weil er immer nur mit Frauen zusammengearbeitet hat, weil er das lustig findet, weil seine ganzen Filme sind halt diese Frauenhumor-Slapstick-Filme. Weil er kein Sexist ist, so wie du? Da werde ich jetzt nicht drauf eingehen. Ja. Ich hasse Frauen. Es ist halt immer nur dieser Fäkalhumor in dem Film. Also ich finde das wirklich nicht. Ja. Und eine meiner größten Ängste ist, also ich finde nach wie vor, ich habe vor kurzem mal wieder auf Amazon Prime ein paar alte Ghostbusters-Trickfilmserien gesehen und wenn ich das Lied im Intro höre, ich finde das unfassbar grandios. Ich finde es so toll, dieses Lied. Und man hört in dem Trailer ja auch eine neue Version des Liedes. Und ich befürchte so sehr, dass Pitbull, dieser Assi oder so, das singt. Oh, dann raste ich aus. Weißt du, so wie bei Man in Black hier. Ich habe das Gefühl, dass wenn es ein Remake von den alten Songs gibt, muss es Pitbull singen. Ja, Pitbull featuring Jason Derulo und Jennifer Lopez oder so. Das wäre dann ganz schlimm. Aber ich glaube, es wird so werden. Oh. Gibt's ein gutes Lied von Jennifer Lopez? Gibt's ein gutes Lied von Pitbull? Ich finde das mit Kesha nicht schlecht. Das, wo so Cowboy-mäßig ist. Ja, gut. Ja, dann wirst du dich ja auf die Single freuen, nehme ich an. Ich finde auch den Style von Pitbull gut, muss ich sagen. Ja, auch super toll. Ich finde von Jennifer Lopez Waiting for Tonight. Wow! Super gut. Ich finde nur Jennifer Lopez. Gibt es eigentlich noch wirklich Singles zu kaufen? Gibt es noch Singles? Bestimmt. Maxi-CDs. Klar gibt es die. Ja, bei, genau, Max-CDs. Also, bei Mediamarkt oder bei WOM. Genau. Ah, Mediamarkt oder Saturn steht zumindest immer noch voll mit CDs. Ja, aber ich habe nie darauf geachtet, ob da halt auch Singles stehen. Weiß ich nicht. 100 Pro. Klar. Ja, logisch. Aber Logisch. Aber wo wir gerade bei Musik sind, wollen wir ganz kurz was sagen? Bald ist Eurovision Song Contest. Wie findet ihr das neue Lied? Also das Lied, womit Deutschland antritt. Ghosts oder Ghost? Ach, das steht schon fest. Germany, ja, das ist, 0 Point. Zero Point. Wird es so schlimm? Ja, es ist halt... Ich glaube immer, dass man beim Eurovision Song Contest... Ich glaube, meistens funktionieren irgendwelche großen, pompösen Balladen, weil die Älteren dann diese Balladen toll finden. Oder halt coole, moderne Dance-Nummern. Und das ist jetzt wieder, das erinnert mich wieder so an Taken by a Stranger. So ein bisschen von der Musikaufmachung her, ja. Von Lena. Und okay. Funktioniert. Ich hab's noch nie gehört. Ja, funktioniert für mich auch nicht so. Unabhängig davon, dass auch aus meiner Sicht Xavier Naidoo nicht funktioniert hätte. Ja. So, Xavier Naidoo funktioniert aufgrund der Texte in Deutschland, ja. Weil ganz viele diese Texte einfach grandios finden und toll finden. Aber Aserbaidschan interessiert sich nicht dafür, was in Deutsch gesungen wird. Deswegen hätte auch Xavier Naidoo aus meiner Sicht nicht funktioniert. Aber sie haben das Punktesystem umgeändert diesmal. Mach mal wieder. Na, für die ARD funktioniert Xavier Naidoo auch nicht wegen der politischen Einstellung, ne? Ja, aber das wusste man ja vorher nicht. Ach so, ja. Nein, woher denn? Ja, aber es ist jetzt irgendwie im Mai wieder, also gar nicht mehr so lange hin, 1,5 Monate, glaube ich. Freue ich mich sehr drauf. Ich bin ja nach wie vor für einen Eurovision Song Contest Podcast. Na, mal sehen. Ja, wenn wir 500 Zuschriften dafür kriegen, dann überlegen wir uns das mal. 500, alle mit Christopher Kohn unterschrieben. Ja. Immer auf deinen Autogrammkarten. Ja. Ja, schön. Ja, haben wir noch irgendwelche lustigen Sachen zu besprechen? Ansonsten habe ich mir alles von der Seele geredet. Wenn wir noch Zeit haben, dann könnten wir noch... Da muss man immer Andi fragen, weil Andi hat gesagt, dass er eigentlich nach einer Stunde den Ausknopf drückt. Offensichtlich hat er ihn gerade gedrückt. was gibt's denn noch, Leute? Komm. Na, also ich fände noch interessant zu hören, was denn der liebe Chris dazu sagt, dass Herr DiCaprio seinen ersten Oscar gewonnen hat. Jetzt habe ich dich nicht verstanden, da hat Andi dazwischen gequatscht. Ich möchte gerne wissen, was Andi gesagt hat. Ich auch. Ich habe gesagt, wir haben keine Zeit, als ich das Thema gehört habe. Als du Chris gehört hast, ne? Dann Andreas, ich würde gerne von dir wissen, was du dazu sagst, dass Leonardo DiCaprio den Oscar gewonnen hat. Ja, ich habe die Daumen richtig krass gedrückt für Bryan Cranston, aber naja, dann hat ihn DiCaprio gekriegt. Ich hätte schwören können, dass Andi einfach nur mit Glückwunsch antwortet. Hast du denn den Film von Bryan Cranston gesehen? Natürlich nicht. Bestimmt mega langweilig, weil es ist ein Oscar-Film. Ich habe nur die Szene gesehen, wo er da in der Badewanne gesessen hat und seine Tochter so abgewiesen hat, dass sie bitte die Schnauze halten soll, obwohl sie Geburtstag hat, dass er gerade schreibt. Fand ich großartig, war Oscar-würdig. Aber ich habe The Revenant gesehen und da dachte ich mir so, ja, auch gut. Aber ich dachte auch, dass dieser androgyne Typ gewinnt, der diese Transenrolle gespielt hat. Der war auch nicht schlecht. Aber der hat ja letztes Jahr gewonnen. Ja, könnte ja zweimal hintereinander gewinnen, back-to-back. Back-to-back, aber, ja, stimmt. Aber dass der Fassbender gewinnt, das hätte ich nicht gedacht. Das hat man schon im Ansatz gesehen irgendwie. Hast du Jobs gesehen? Nee, aber die kleine Szene, die sie da immer im Dings zeigen. Ich denke, sie zeigen halt die beste Szene. Es reicht auch für mich, diese kleine Szene zu sehen. Ich glaube, dass ich dann ganz genau sagen kann, ob der Film würdig ist oder nicht. Also ich freue mich natürlich für Leonardo DiCaprio, weil ich der Meinung bin, das ist nicht nur unbedingt für Revenant, sondern fast schon als Gesamtwerk Oscar zu betrachten. Aber so funktioniert das nicht, ne? Eigentlich. Eigentlich nicht, aber hey, der Typ, Mann, der seitdem der Gilbert Grape gespielt hat, hätte er den Oscar gewinnen müssen, als Kind so eine Rolle zu spielen. Für Django war er nicht mal nominiert, finde ich riesig. Wolf of Wall Street kann man streiten, natürlich auch grandios gespielt, aber der hat einfach so viele... Da fand ich ihn sehr gut. Ja, der hat einfach so viele tolle Sachen gemacht. Ich fand ihn in Departed super. Ja, siehst du, Departed, Blood Diamond, Shutter Island. Es gibt so viele Filme, wo ich sage, der ist einfach... Critters 3. Genau. So, der hat es so verdient, auch für Zeiten des Aufruhrs, heißt er, glaube ich, auf Englisch heißt er Revolutionary Road. Da hat Kate Winslet den Oscar, glaube ich, für gewonnen. Er ist nicht mal nominiert gewesen. Hätte er es auch verdient gehabt. Deswegen vollkommen berechtigt, dass er dieses Ding endlich hat. Ob es jetzt unbedingt für Revenant war, weil es immer schwierig zu sagen, Kälte zu spielen, wenn man an einem Ort ist, wo minus 40 Grad sind, ist jetzt, weiß man nicht, ob es dann noch Kälte gespielt ist. Ne? Wenn es kalt ist, ist es halt kalt. So, also muss man so sagen. Aber Das ist natürlich krass. Für Shutter Island ist ihm sehr gegönnt. Ja, absolut, absolut. Ich finde den für mich einer der besten Schauspieler auf der Welt. Ja. Leonardo, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, Leonardo, eigentlich noch was? Ich wollte gerade sagen, Leonardo DiCaprio wollte auch am Ende der Folge noch selbst was dazu sagen. Ich mal gucken, ob ich es reinschneide. Ja, bin gespannt. Also total, total berechtigt. Hast du dich denn gefreut, Sven? Ich habe den Film nicht gesehen, daher kann ich nicht sagen, ob es berechtigt war. Und ich finde immer so, einer, der nach, naja, jetzt könnte er mal einen Kriegen vergeben wird, finde ich schwierig. Ich hätte ihn für Wolf of Wall Street, hätte ich es ihm schon gegönnt. Und auch, also das ist ja wirklich ein grandioser Schauspieler. Seit This Boy's Life ist er, also wow, schon halt als kleiner Junge, was der da abliefert, ist Wahnsinn. Und er spielt ja sehr emotional immer. Das ist halt ja sein Stil und ich finde ihn sehr gut. Und ich kann aber nicht sagen, ob es für den verdient war. Aber ich habe tatsächlich keinen einzigen von den Oscar-Nominierten, Film gesehen. Daher. Mein Oscar-Highlight war halt bei der beste Dokumentation und der Oscar geht an Mad Max. Das fand ich sehr lustig. Ja, genauso wie der Marsianer den Golden Globe für beste Comedy gewonnen hat, kann mich nicht erinnern, dass ich in dem Film einmal laut gelacht habe. Hat er? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, wirklich, beste Comedy. Bei Matt Damon muss ich natürlich immer an Team America denken. Matt Damon. Ja, und ich finde es schade, dass Sly den Oscar nicht gewonnen hat. Ja, ich auch. Wer hat denn bester Nebendarsteller gewonnen? Da hätte ich ja auf Tom Hardy getippt, weil ich den auch bei Revenant ganz großartig fand. Wer hat ihn denn gewonnen? Dieser Frage. Typ, der den bei diesem Sowjetdrama da mit Tom Hanks. Ach ja, Bridge of Spies. Genau, ja. Der Nebendarsteller da. Ja, da hätte ich auch Tom Hardy, hätte ich es gegönnt. Auf jeden Fall, war ganz okay. Absolut, absolut super. Noch ein Thema, Sven. Ich sehe, du hast noch ein paar in petto. Hau raus. Einfach, es brennt. Wir haben so lange nicht aufgenommen. Es brennt bei dir auch? Ich habe da nämlich so eine Salbe jetzt vom Arzt verschrieben gekriegt, dass es nicht mehr so doll brennt. Bei brennt fällt mir auch wieder was zu groß bei sein. Mutter, da brennt die Muschi. Ne? Das war mein Lieblingssatz aus dem... Ich habe den ja als Kind gesehen. Dieser Satz hat mich schockiert und ich fand ihn unangenehm als Kind. Echt? Ich fand ihn so unangenehm. Wie in dem ersten Batman-Film von Tim Burton, als Jack Nicholson sagt, ich hätte mal wieder Lust, ein wenig zu bumsen. ganz unangenehm als Kind. Ich meine, so unangenehm. Und er sagt so cool, er sagt so bumsen, ne? Er sagt wirklich bumsen, deswegen habe ich es gesagt. Er sagt nicht bumsen, sondern er sagt was bumsen. Was sagt denn Bill Murray im Original, also auf Englisch? Your pussy's burning. Nee, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Mutter, da brennt die Muschi. Das war ja, fand ich richtig unangenehm, ja. Aber wie gesagt, die Ghostbusters-Filme haben mir sowieso Angst gemacht bis heute. Na, Deadpool hätte ich sonst noch, falls ihr den gesehen habt. Best, ja, habe ich gesehen. Wie am Anfang schon gesagt, für mich der beste Marvel-Film. Bisher. Ich fand den auch richtig, richtig super. Ich fand, das war wieder so eine Wiederherstellung des Charakters nach Wolverine. Also diesen Origins fand ich ganz furchtbar. Und ja. Den fand ich jetzt echt sehr, sehr gut. Ich fand Ryan Reynolds, hallo Sven, da ist er wieder, perfekt. Er ist Deadpool. Ich mag den ja eh sehr. Ryan Reynolds ist Deadpool. Es ist wie Hugh Jackman als Wolverine. Kannst dir eigentlich keinen anderen vorstellen, der den jemals wieder spielen sollte, finde ich. Grandios. Ich finde diese Zwischenmonologe, die er da hält, ich habe ihn ja auf Englisch gesehen, aber er verballert da seine letzte Munition und sagt, stupid, worth it. So, ich finde das so lustig. So. Es ist grandios. Auch die Momente, wo der Bösewicht, den er gefangen hat, abgehauen hat und er guckt links, rechts, und nimmt dann die Hände hoch und macht, ich finde, dieser Film ist so toll. Aber fand ich nicht auch, dass am meisten lachen, als er gesagt hat, genauso wie irgendwie ging es um hässlich oder so, und da meint er so genau wie Ryan Reynolds eine Rolle kriegt, weil er so gut Schauspieler kann. Genau, das war sehr gut. Genau. Ja, oder auch der Gag mit der, als er gesagt hat, ich bringe dich jetzt zu Professor Xavier. Und er dann, ja, zu welchem jetzt? Zu McAvoy oder Stuart? Ich komme mit den Timelines immer durcheinander. Das ist super gut. Fand ich super. Ich musste sehr lachen, als er am Ende weggeht aus seiner Wohnung vor der blinden Frau und zu ihr sagt, ja, ich habe hier ein paar Waffen in der Wohnung versteckt und auch ein Heilmittel gegen Blindheit. So, was ist das denn? Und den Taxifahrer fand ich cool. Echt, ja? Ja. Da muss ich lachen. Ah, Poolboy. Poolboy, ja. Poolboy musste ich auch lachen. Ja. Captain Deadpool. Captain Deadpool finde ich super. Captain Deadpool. Ey, super. Ich fand auch die deutsche Synchro, ich habe ihn auf Deutsch gesehen. Normalerweise gucke ich die Filme von Herrn Reynolds immer auf Englisch. Aber diesmal, weil es recht kurzfristig war, bin ich dann in eine deutsche Vorstellung gegangen und fand ich super. Fand ich ganz, ganz groß. Cool, ja, da wusste ich halt nicht, ob sie wirklich die Gags richtig gut rüberbringen können, aber doch, scheinbar schon. Aber fandet ihr nicht auch, dass der Film unglaublich brutal war? Ja, aber das war ja das Ziel. Ja, ich glaube, in den 80ern wäre der indiziert worden. Ja, es kann sein, aber ich fand, er war so von der Gewalt her so wie Kick-Ass, muss ich sagen. Es war irgendwie alles immer lustig und dann hat man die Gewalt nicht so schlimm empfunden, fand ich. Ja, das stimmt, dadurch wird es ein bisschen geschmälert. Aber ich glaube trotzdem, dass früher wäre so ein Film nicht rausgekommen in der Art. Ich bin sehr sicher. Ja, aber früher wären 7 Minuten auch geschnitten gewesen. Aber früher wären auch die Quentin Tarantino-Filme nicht rausgekommen. Also hat einer The Hateful Eight gesehen? Was da am Ende passiert, ist ja nur noch Splatter. Nee, habe ich nicht gesehen. Nee, habe ich nicht gesehen. Spoiler-Alarm, also, danke, Chris. Batman stirbt. Mann. Batman. kann nicht dein. Dazu musst du dann vielleicht die Geschichte von Star Wars erzählen. Chris, möchtest du... Was hat denn Andy bei Star Wars mit uns gemacht? Ja, Andy ist seit Star Wars mein bester Freund. So, ich habe ja immer mega Angst vor Spoiler, weil ich das einfach asozial finde, wie die Sau. Und wer Star Wars, den neuen Film noch nicht gesehen hat, ist A, ziemlich spät dran. Und B sollte jetzt confirmed. Ja, und so, B sollte vielleicht jetzt nicht zuhören. Aber Sven und ich haben gesagt, ey, wenn irgendwer was über Star Wars liest, hört, mitkriegt oder so, ey, bitte spoilert es nicht in unsere WhatsApp-Gruppe. Ey, wir wollen nichts hören. Andy antwortet danach einfach nur mit Hashtag Rest in Peace Han Solo. Und klar kannst du das irgendwie als Witz nehmen, ne? Weil er hat den Film ja selbst noch nicht gesehen. Aber jedenfalls sitze ich in dem Film und Han Solo stirbt. Das heißt, Andy hat einfach, ob nur aus Gag heraus oder nicht, uns krass mit Han Solo gespoilert. Also, zu meiner Verteidigung, ich habe dir das ja auch schon damals erklärt, ich habe den Film ja dann 4 Tage nach dir geguckt, ja, und habe dann gemerkt so, oh Gott, jetzt kommt dieser Showdown, scheiße, Han Solo kann wirklich sterben, dann stirbt er auch noch, und dann dachte ich mir so, scheiße, ich habe halt einfach nur, es ging darum, du hast so abgefreakt reagiert wegen Spoiler, bla bla bla. Ich dachte mir, ich schreibe einfach irgendeinen Hashtag rein, wo ich denke, das wird absolut auf keinen Fall passieren, das wäre so wie Hashtag Vader ist Luke. Oder irgendwie sowas so, ja? Oder, und dann habe ich gedacht, Vader ist Luke? Warum sagst du das schon wieder, Andy? Dachte ich mir einfach, Han Solo wird auf keinen Fall sterben. Ja, und dann, ja. Ja. Ja, vielleicht lebt er ja. Also bei Jimmy Kimmel hat Harrison Ford ja nicht ausgeschlossen, dass er in den anderen Filmen nicht mehr dabei ist. Ja, um es in den Worten von Marshall von How I Met Your Mother zu sagen, deine Entschuldigung, das reicht uns nicht. Ka-ching! So, das ist mir voll. Du hast es einfach gesagt. Deswegen bin ich auch so ein Verfechter von der Tatsache, dass wenn man sich auf einen Film freut, will ich eigentlich gar nicht darüber reden, was denn alles passieren könnte. Das war bei Breaking Bad beim Finale so. Und dann meint er, ja, meinst du, das passiert? Meinst du, das passiert? Meinst du das? Ich denke mal, ich will gar keine Theorien wissen, weil irgendeine Theorie stimmt dann und dann bin ich nicht mehr überrascht, weil ich die Theorie schon kenne. Ich will das nicht wissen. Ja, aber es ist doch dann was anderes, das dann noch zu sehen. Also ich weiß nicht, warum du dich da so hasst. Also jetzt mal ganz ehrlich, also ich könnte doch sagen, schau bitte gerade dein eigenes Grab. Ja, also nein, ich will's nicht. Ich will, weißt du, es ist doch viel cooler, wenn du in einen Film gehst und dir gar nicht überlegt hast, was könnte passieren. So bei Filmen, die dir irgendwie wichtig sind. Weil dann hast du nicht 10 Theorien und eine der 10 trifft zu und denkst, habe ich schon mit gerechnet, sondern dass du wirklich da sitzt und denkst, wow, was, wie krass, Mann. Aber es muss doch trotzdem homogen sein von der Story. Es wäre doch jetzt so, wie die nächste Staffel von Game of Thrones kommt raus und dann ja, die ganzen aber, Hinweise, ja, die sie gelegt haben über die Jahre, die machen sie dann jetzt auf einmal dann doch ganz anders. Ja, das ist ja nicht Saw oder sowas, sondern stimmt, bei Saw war das echt gut, ne? Ja, oder letzte Staffel von Lost war auch stark, muss man sagen. Ich habe Lost nie geschaut. Ja, ich auch nicht. Aber ich kenne die ganze Geschichte. Tja, weil ich mich immer wieder bei dir darüber ausheule. Seitdem gucke ich kaum noch Serien. Das hat mich einfach traumatisiert. Guckt ihr Better Call Saul? Ja. Nein. Okay. Du, kurzer Vorschlag für eine der nächsten Folgen, wann auch immer wir die mal aufnehmen werden. Vielleicht habt ihr mal Bock, über Serien zu reden. Welche ihr cool findet, welche ihr guckt, warum ihr die cool findet. Weil ich finde, es gibt einfach momentan so viele Serien. Die Daredevil, erste Staffel, jetzt die zweite habe ich noch nicht gesehen. Aber Better Call Saul finde ich grandios. Jessica Jones fand ich geil. Fargo. Es gibt so viele Serien, die sich echt lohnen, wo sich echt lohnt einzuschalten. Ja, wenn es sein muss, können wir machen, ja. Nee, finde ich ein gutes Thema. Finde ich ein gutes Thema. Bin ich dabei. Ich gucke auch ein, zwei Serien und können wir machen. Wird natürlich schwer, da Spoiler zu vermeiden. Aber ja, wird. Ja, dann sollen sie es nicht hören. Die beiden, die unseren Podcast hören, die wissen ja, worum wir reden. Ja, und meine Eltern werden sowieso nicht gucken. Also eben. Von daher. Ich werde die ganze Zeit nur über GZSZ sprechen. So, ich finde, das ist der perfekte Punkt, die Folge heute zu beenden. Ja, einen Moment, eine Frage hätte ich noch. Und zwar, ob du Let's Dance guckst, Chris. Nein. Nein? Ah, nein. Ich dachte, wegen Franziska vielleicht. Seine Ex-Freundin? Ja. Franziska Traub und ich, das war eine romantische, abseits der Dreharbeiten, Liebesgeschichte, ja. Wer ist nein, das? Ich habe Franziska Traub ist Schauspielerin und hat bei Hand aufs Herz mitgespielt. Ah, was ist Hand aufs Herz? Das ist ein 80er-Jahre-Porno. Ah, das ist aber ein schöner Titel. Ja, ne, da ging es wirklich am Ende noch um Hand was. Auf am Schwanz Ende haben. Könnte er auch heißen. Oh, du machst alles kaputt. Sei doch mal ein bisschen romantisch. Da haben wir doch beide drüber gesprochen, dass du ein bisschen Romantik zeigen kannst. Okay. Sag was Nettes jetzt. Du bist schön. Wollen wir die Leute noch ganz kurz darauf hinweisen, die vielleicht noch zuhören, dass wir nicht versprechen können, wann es die nächste Folge gibt. Wir haben uns aber ganz fest vorgenommen, möglichst häufig was aufzunehmen, weil wir gemerkt haben, es fehlt uns selbst und man merkt ja, dass wir über viele Sachen reden können. Aber guten Morgen, keine Ahnung, es wird zumindest nicht regelmäßig sein. Um wieder was aufzunehmen, glaube ich. Das hast du jetzt gesagt. Aber auch regelmäßig. Ja, total. Einmal im Jahr. Halt wie bei, vielleicht machen wir jetzt so 3-4 Folgen und dann warten wir wieder ein Jahr, so ein bisschen wie bei Game of Thrones. Ja, das ist immer richtig gut. Da bin ich auch gar nicht mad immer am Ende der Staffel, dass jetzt ein Jahr dauert. Ja, es geht mir ja schon bei den Better Call Saul Folgen so. Ich gucke die Folge, dann ist zu Ende und dann sitze ich jedes Mal da und denke, ich muss jetzt eine Woche warten, ich kann nicht eine Woche warten. Sind wir jetzt schon im Serienpodcast? Hallo und herzlich willkommen bei... Das war das Intro, der Übergang, der Cliffhanger zur nächsten. Boah, das jetzt wird jetzt nur ein roter Faden, warten, der durchgeht. Dann kommt sie raus. Ihr müsst noch beide durcheinander reden, dann verstehen wir alle besser. Ja, in diesem Sinne. Okay. Könnten wir? Hier wollte ich auch gerade sagen. Piep, piep, piep. Wir haben euch nach wie vor lieb. Hier verabschiedet sich Christopher Kohn. Und ich sag auch Tschüss, euer Andi. Bye, bye. Tschüss. Ja, ich bedanke mich auch und. Heute ist nicht alle Tage. Wir kommen tatsächlich wieder, keine Frage. Endstation Podcast. Bitte alle aussteigen.